und Entspannung, Völkerrecht und Frieden. Hände schütteln, falsches Lächeln in den Massenmedien. Leute, wacht auf, wacht endlich auf, und Deutschland wird wieder frei, wird wieder frei. Die Imperialisten, Amis und Sowjets halten unser Land besetzt, zogen eine Mauer durch das Land, nahmen es in ihre Hand. Das Ende aller, bald wird nichts mehr von uns sein. Wollt ihr endlich nun was tun, oder wollt ihr ewig ruhen? Leute, wacht auf, wacht endlich auf, und Deutschland wird wieder frei. Wird wieder frei.